Klaus Habrecht, das haben wir heute schon im Laufe des Tages gemeldet. Der Journalist, Verlagsleiter und Redenschreiber von Willy Brandt ist gestorben. Und ein Mann, der ihn kannte, schon aus früher Zeit mit ihm zusammengearbeitet hat, ist der Schriftsteller Peter Hertling. Er ist jetzt am Telefon. Schönen guten Abend, Herr Hertling. Sie haben eine gemeinsame Zeitschrift herausgegeben, die es schon seit langer Zeit nicht mehr gibt. Der Monat, eine internationale Zeitschrift für Politik und geistiges Leben. Was war das für eine Zusammenarbeit in den 60er Jahren? Das war eine zum Teil anregende und zum Teil aufregende Zusammenarbeit. Es ging darum, das war der Kalte Krieg und der Monat war im Grunde eine Zeitschrift, erfunden und geleitet am Anfang von Melvin Lasky, einem glänzenden jungen amerikanischen Journalisten, als Instrument des Kalten Kriegs. Er wurde auch, so wurde immer wieder gesagt, von der CIA bezahlt, was wir aber nicht merkten. Das kam über die Ford Foundation, das Geld. Und dieses, wenn man so will, literarisch-politische Kampforgan war Teil einer Gruppe von Publizisten, Schriftstellern, Journalisten, die die Bonner Republik mit großer Fürsorge und bester Laune repräsentierten und verteidigten. Es gab innerhalb der Redaktion, das muss ich dazu sagen, das war im Grunde das Belebende in dieser Redaktion, als Klaus Habrecht dazukam, da war ich bereits schon einige Zeit Mitherausgeber, da brachte er einen ganz anderen Ton. Es ist ganz schwierig, ihn politisch zu definieren. Er war Sozialdemokrat, aber ein konservativer Sozialdemokrat, ein Wertesozialdemokrat, wie man auch sagen würde. Und diese Diskussion, die da stattfand, war im Grunde der Aufbruch der Jüngeren, zu denen ich mich zählte, in die Zeit nach dem Kalten Krieg. Mhm. Diese inneren Spannungen machten die Zeitschrift auch spannend. Die hat im Übrigen, als sie gegründet wurde, weit über 40.000, 50.000 Auflage und sagte dann ganz prima ab. Ja, die wurde dann irgendwann eingestellt in den 70er Jahren. Irgendwann wurde sie eingestellt, ne? Klaus Habrecht ging dann zu Fischer, S. Fischer in Frankfurt als Verlagsleiter und bat mich auch hinzukommen als Cheflektor. Und da sind wir wieder zusammen gewesen. Und ich habe wieder seine doch große Bildung, seine Belesenheit, oft seine unwirsche Laune, schwäbische unwirsche Laune und seine Offenheit genießen können. Unwirsche Laune heißt das, er war dann manchmal mal lauter oder wie? Nein, er konnte laut werden, ja. Hatte er Gründe oder war das dann eher einfach nur? Es war sein Charakter, es war sein Temperament. Ja. Er drehte manchmal durch ein bisschen. Und er machte sich manchmal groß. Und das war für mich gelegentlich anstrengend. Aber wir haben uns immer gemocht auch. Was für ein ästhetisches Verständnis hatte er eigentlich? Weil Sie gesagt haben, er hat einen ganz anderen Ton reingebracht in diese Zeitschrift Der Monat. Er hat dann ja auch den Fischer Verlag geleitet. Ja. Und was für ein ästhetisches Verständnis, was für ein Sprachverständnis war bei ihm da? Ich habe immer gesagt, er war der Meister des schnellen und treffenden Adjektivs. Er hat eine Sprache gehabt, die neugierig zupackend war, aber ständig einkreiste das, was zu sagen war. Deswegen auch die Liebe zu den Adjektiven. Hat sich das auch gezeigt dann später im Ton von Willy Brandt? Er hatte seine Reden geschrieben. Hörte man da Klaus Habrecht raus? Ich glaube, dass Willy Brandt da durchaus manchmal auch gestrichen hat. Allzu viele Adjektive für ihn. Ja, es könnte möglich sein. Aber andererseits hat die, und das halte ich für sehr, sehr wichtig, hat die Habrechtsche Vorstellung von offener und europäischer Politik Willy Brandt auch gefallen und auch geleitet. Aber wenn man jetzt unterstellt, dass Willy Brandt eher zum linken Flügel der Sozialdemokratie gehört das hat. Das ist merkwürdig. Ja. Das hat mich oft sehr beschäftigt. Aber der Klaus Habrecht war einer, der diese Binnenspannung mochte. der durch sie lebendig wurde. Im Übrigen auch seine Frau, die oft beobachtend dabei war, die Renate Harprecht. Das waren zwei Menschen, die nicht locker ließen, wenn es um etwas ging, aber die im Grunde die Wunden heilen konnten, die durch diese Auseinandersetzung entstanden. Haben Sie in den letzten Jahren noch Kontakt gehabt? Ganz wenig. Ja. Ganz, ganz wenig. Und ich habe es auch sehr bedauert. Er war dann in Frankreich eben, wurde auch älter und ich werde auch älter. Und dieses Älterwerden führt ja dazu, dass man manchmal auf Distanzen geht. Ja. Dass man sich mehr auf sich selbst konzentriert so und auf es, das ja. eigene ja, ja. persönliche Umfeld. Mhm. Ja. Peter Hertling, vielen Dank für das Gespräch. Bitte. Ich danke auch.